Erster Brüder und Schwestern, wir bitten euch, denkt an Jesus Christus, unseren Herrn. Er kommt bald. Wir werden uns dann bei ihm versammeln. Zweiter, lasst euch nicht schnell verwirren. Jemand sagt vielleicht, der Tag des Herrn ist schon da. Glaubt das nicht sofort. Es ist egal, ob es jemand sagt oder schreibt. Dritter, lasst euch von niemandem täuschen. Zuerst müssen viele Menschen von Gott weggehen. Dann kommt ein böser Mensch. Er ist der Sohn des Verderbens. Vierter, dieser böse Mensch ist gegen alles, was Gott ist. Er ist gegen alles, was heilig ist. Er setzt sich in den Tempel von Gott. Er sagt, dass er selbst Gott ist. Fünfter, erinnert ihr euch? Ich habe euch das schon erzählt, als ich bei euch war. Sechster, ihr wisst, was diesen bösen Menschen jetzt noch aufhält. Er kann noch nicht kommen. Siebter, das Böse ist schon da, aber es ist noch versteckt. Jemand hält es noch zurück. Wenn dieser jemand weg ist, achter, dann wird der böse Mensch kommen. Aber Jesus, der Herr, wird ihn töten. Jesus wird ihn mit seinem Atem vernichten. Jesus wird ihn mit seinem Licht besiegen. Neunter, der böse Mensch kommt mit der Kraft vom Satan. Er tut viele Zeichen und Wunder. Aber das sind alles Lügen. Zehnter, er täuscht die Menschen, die verloren sind. Sie haben die Wahrheit nicht geliebt. Darum können sie nicht gerettet werden. Elfter, Gott schickt ihnen eine starke Täuschung. Sie sollen die Lüge glauben. Zwölfter, alle, die die Wahrheit nicht glauben, werden gerichtet. Sie haben lieber das Böse getan. Dreizehnter, Brüder und Schwestern, Gott liebt euch. Wir müssen Gott immer für euch danken. Gott hat euch von Anfang an erwählt. Er will euch retten. Dazu macht er euch heilig durch seinen Geist. Und ihr glaubt an die Wahrheit. 14. Gott hat euch dazu berufen. Wir haben euch die gute Nachricht gebracht. So sollt ihr die Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, bekommen. 15. Brüder und Schwestern, steht fest. Haltet an den Lehren fest, die wir euch gegeben haben. Wir haben sie euch mündlich oder schriftlich gegeben. 16. Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, lieben uns. Sie haben uns ewigen Trost und Hoffnung gegeben. Das ist ihre Gnade. 17. Sie sollen euch Mut machen. Sie sollen euch stark machen, damit ihr Gutes tut und redet.